Hunde im Nebel. Die Fellfreunde tollten übermütig zwischen ihren Schlafmatten herum, die vor der Zentrale im Gras lagen. Nur Suma nicht. Der futterte lieber. Ich gucke zu gern beim Kissenziehen zu, während ich esse. Und ich schlaf zu gern draußen unterm Sternenhimmel. Rocky rollte seine Schlafmatte aus. Sehr gut. Aber die Matte rollte sich wieder zusammen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Die Stimmung war trotzdem großartig. Letzter Hundekuchen, wer will den? Marshall ließ das Kissen so plötzlich los, dass Rubble am anderen Ende gegen Chase prallte, der sich eingerollt in seiner Schlafmatte wiederfand. Tut mir leid, Chase. Die Nacht unterm Sternenhimmel kann ich vergessen. Langsam wurde es dämmerig und Ryder schaute durch die großen Fenster der Zentrale zur Robbeninsel hinüber. Dabei fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Das Leuchtturmlicht scheint irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Das Licht des Leuchtturms auf der Robbeninsel war wichtig für die Schiffe, die daran vorbeifuhren, und Captain Tollpatsch trug dafür die Verantwortung. Jetzt ist das Licht völlig aus. Ich sag lieber Captain Tollpatsch Bescheid. Er griff zu seinem Handy. Captain Tollpatsch? Ryder! Bist du das? Es ist wirklich schwer, bei diesem Nebel etwas zu sehen. Captain Tollpatsch, das Licht in Ihrem Leuchtturm ist aus. Was? Oh, das ist nicht gut. Ich weiß. Können Sie es reparieren? Na klar kann ich es reparieren. Sobald der Nebel weg ist. Der Nebel ist so dicht, dass ich ohne den Leuchtturm nicht zurückfinde. Sie sind also nicht im Leuchtturm? Nein. Oh oh. Das war keine gute Nachricht. Ohne das Licht komme ich nicht nach Hause und kann den Leuchtturm nicht reparieren. Oh, und außerdem wird ein Kreuzfahrtschiff voller Menschen in genau einer Stunde an der Robbeninsel vorbeifahren. Das Schiff braucht das Licht aber auch. Ja, wenn das Schiff den Leuchtturm nicht sieht, könnte es zu dicht an die Küste fahren und gegen die Felsen schrammen. Das darf ich nicht zulassen. Oh, ich rufe lieber Ryder an und die Paw Patrol. Ich bin schon hier, Captain. Ach ja, sehr gut. Es wurde immer dunkler. Ryder, ich brauche Hilfe. Ich sitze im Nebel fest. Im Leuchtturm ist kein Licht und ich kann nicht sehen. Aufgeregt rannte der Captain über das Deck und stieß sich dabei sogar den Kopf. Das gibt einen blauen Fleck. Keine Sorge, Captain. Die Paw Patrol wird den Leuchtturm so schnell wie möglich reparieren. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Es war keine Zeit zu verlieren. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ryder benachrichtigte sofort die Fellfreunde. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ja! Los, komm! Alle flitzten sofort los, bis auf Chase, der immer noch in seiner Schlafmatte feststeckte. Hey. Wartet auf mich! So schnell er konnte, robbte der kleine Schäferhund den anderen hinterher und erreichte schließlich den gläsernen Fahrstuhl. Hey, Marshall, du warst diesmal nicht der Letzte. Das war noch nie vorgekommen. Umso besser. Auf dem Weg nach oben schlüpften die Freunde in ihre Einsatzanzüge und überprüften die Rucksäcke, in denen all die Dinge steckten, die sie bei ihren Einsätzen brauchten. Alles war vollständig. Es konnte losgehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Fellfreunde, wir haben einen dringenden Notfall. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Dichter Nebel zieht über die Abenteuerbucht. Captain Tollpatsch sitzt auf dem Meer fest und das Leuchtturmlicht brennt nicht. Schiffe brauchen das Licht, wenn's neblig ist. Wenn wir das Licht nicht reparieren, könnte das Kreuzfahrtschiff die Robbeninsel streifen. Wir müssen uns beeilen. Suma? Du fährst Chase mit deinem Luftkissenboot übers Wasser, okay? Ab ins Wasser! Chase! Ich brauch dich draußen auf der Robbeninsel. Wir können dein Licht im Leuchtturm einsetzen, so lange bis Captain Tollpatsch zurück ist. Das ist ein Fall für Geheimspiel und Chase. Der Rest von euch bleibt schön wach. Ich könnte euch nämlich brauchen. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Suma war zuerst an der Rutsche. Sie führte von der Zentrale im obersten Stockwerk ganz nach unten zu den Fahrzeugen der Paw Patrol. Und der kleine braune Labrador liebte es, sie hinabzurutschen. Schnell sprang er in sein Luftkissenboot. Schäferhund Chase ließ sein Polizeiauto dieses Mal stehen. Er brauchte nur seinen Rucksack mit der Ausrüstung, hüpfte hinter Suma auf das Luftkissenboot und hielt sich gut fest. Ryder erwartete die beiden schon auf seinem Quad. Sie mussten sich beeilen, es war bereits dunkel geworden. Also gaben sie Gas und hatten im Handumdrehen den Strand erreicht. Rettungsweste aufblasen! Schnell drückte Ryder auf einen Knopf und unter den Rädern seines Quads erschienen Kufen, mit denen er über die Wellen sausen konnte. Zuma und Chase waren dicht neben ihm. Der Nebel kommt immer näher. Er wird bald die Robbeninsel erreichen. Wir müssen uns beeilen. Marshall, Rocky, Rubble und Sky hatten es sich vor der Zentrale auf ihren Schlafmatten gemütlich gemacht und waren alle ziemlich müde. Schließlich war schon lange Schlafenszeit. Marshall! Ich bin wach! Okay, Freunde, es macht Spaß, unterm Sternenhimmel zu schlafen, aber wir müssen uns bereithalten für den Fall, dass Ryder uns braucht. Ich bin hell. Wach. Etwas. Wir könnten was spielen, während wir warten. Was haltet ihr von Blinde Kuh? Okay, ich suche! Rubble warf Marshall eine Augenbinde zu und eine alte Socke. Zieh das über, dann kannst du versuchen, uns zu finden. Durch die Socke kannst du uns nicht riechen. Oh, gute Idee. Blinde Kuh. Wo bist du, Sky? Aha, da bist du. Nein, das war Marshalls Schwanz. Hab dich! Oh, hab ich gebissen? Das war der Dalmatiner selbst gewesen. Ryder, Zuma und Chase hatten die Robbeninsel fast erreicht, als plötzlich etwas Großes, Dunkles aus dem Wasser vor ihnen auftauchte und ihnen den Weg versperrte. Was ist das? Wally? Wally war ein Walross und ein guter Freund von Captain Tollpatsch. Komm schon, Wally, lass uns vorbei. Wir müssen das Licht im Leuchtturm wieder ankriegen. Wir haben keine Zeit zum Spielen, Wally. Aber vielleicht ist es Zeit für ein Leckerli. Ich hätte gern ein Leckerli. Ich habe Riesenhunger. Ich meinte Wally. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass er eine Belohnung will. Hier, bitte sehr, Wally. Jetzt war das Walross zufrieden und gab den Weg frei. Los, Freunde. Der Nebel kommt immer näher. Er hat die Insel fast erreicht. Bis zum Strand, der die Robbeninsel umgab, war es nicht mehr weit. Und wenig später legten die Freunde in einer kleinen Bucht an. Aufmerksam schauten sie sich um. Aber viel Zeit blieb ihnen nicht mehr. Das Kreuzfahrtschiff steuert auf die Robbeninsel zu. Chase, bring dein Licht nach oben in den Leuchtturm, damit das Schiff nicht gegen die Insel prallt. Wird erledigt, Ryder. Zusammen liefen sie zum Leuchtturm hinauf, der sich auf der höchsten Spitze der Insel befand, gleich neben dem kleinen Haus, in dem Captain Tollpatsch wohnte. Das Schiff ist fast hier. Beeilt euch! Aber die Tür ließ sich nicht öffnen. Abgeschlossen. Ryder griff nach seinem Handy. Captain Tollpatsch, hier ist Ryder. Ryder, bist du das? Ich kann kaum etwas sehen bei dem Nebel. Ich kann fast gar nicht mehr navigieren. Die Tür zum Leuchtturm ist abgeschlossen. Gibt es irgendwo einen Schlüssel zum Öffnen? Klar, der ist hier. In meiner Tasche. Oh, das nützt euch nicht viel, oder? Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Halten Sie durch, Captain. Oh, der Nebel wird dichter. Ich sehe gar nichts mehr. Was sollten Sie tun? Ihnen musste etwas einfallen. Schnell! Chase, schieß dein Netz seitlich an die Leuchtturmmauer. Direkt unters Fenster. Mach ich, Ryder. Wuff! Aus Chases Rucksack schnellte ein klebriges, großes Netz heraus. Wuff! Das direkt an der Wand des Leuchtturms kleben blieb. Ja! An dem konnte Ryder nun zum Fenster hinauf und dann hineinklettern. Wow, coole Idee. Ich bin drin. Ich komm gleich runter. Wuff, wuff! Auf geht's! Schon öffnete Ryder seinen Freunden die Tür. Ja, gut gemacht, Ryder! Na dann los! Sie rannten hintereinander die Stufen hinauf, so schnell sie konnten. Und es waren sehr viele. Als sie oben ankamen, schaltete sich gerade die Funkanlage ein. Robbeninsel-Leuchtturm, bitte kommen! Leuchtturm, hier spricht der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes Prinzessin Maria. Wir sehen ihr Licht nicht. Ende! Hier ist der Robbeninsel-Leuchtturm, Captain. Unser Licht geht an. Wuff, wuff! Jetzt! Wuff! Chase schaltete den Scheinwerfer an seinem Rucksack an und der Lichtstrahl reichte bis aufs Meer hinaus. Gerade noch rechtzeitig. Wir sehen Sie, Robbeninselleuchtturm. Wir drehen bei und umfahren die Felsen. Danke und Ende. Ja! Das war ja gerade noch mal gut gegangen. Auch Captain Tollpatsch fand nun dank des Lichts schnell den Weg nach Hause. Paw Patrol, ihr habt's geschafft und gerade noch rechtzeitig. Gratuliere, Zuma und Chase. Ja, ihr habt eure Sache gut gemacht. Weiter so. Oh ja, Der Captain griff nach einer großen Glühbirne und setzte sich eine dunkle Brille auf die Nase. Sonnenbrille bei Nacht? Wozu das denn? Damit ich das Licht auswechseln kann. Hä? Haltet euch schön die Augen zu! Rasch tauschte er die Glühbirnen aus und sofort erhellte ein starker Lichtschein die dunkle Nacht und spiegelte sich im Wasser des Meeres. Ja! Ja! Danke nochmal, Ryder. Du und die Paw Patrol habt uns gerettet. Das Kreuzfahrtschiff und mich. Tun wir gern, Captain. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder, Chase und Zuma machten sich auf den Heimweg, wo die anderen sich immer noch große Mühe gaben, nicht einzuschlafen. Ich bin hellwach für den Fall, dass Ryder uns braucht. Ja, ich bin auch hellwach. Hallo, Freunde! Ryder! Was ist denn passiert? Wir haben die ganze Nacht gewartet, falls du uns brauchst. Wir wollen unbedingt hören, was los war. Ja, auch wenn es die ganze Nacht dauert. Oh, das habt ihr gut gemacht, Fellfreunde. Ich hol nur schnell ein paar Leckerlis für die Nacht und dann erzähle ich euch davon. Doch als Ryder mit den Leckerlis zurückkam, schliefen die Fellfreunde tief und fest. Ich heb sie für euch auf. Ryder kuschelte sich auf seine Schlafmatte, direkt neben Rocky. Dann fielen auch ihm die Augen zu. Gute Nacht, Freunde. Macht's gut, Paw Patrol. Bis zum nächsten Abenteuer.